Schabene man zu Farde. Sie schabene man zu Farde. Schufarte, dass ich möcht bin im Sinn. Und man er mir nicht werde, und man er mir nicht werde, und man er mir nicht werde. Vor Kummer stirbe sterben ich vor Kummer. Und sterben ich vor Kummer. Und sterben ich vor Kummer, so leid me mi ins Grab.